Sein und Haben. Das Känguru und ich sitzen bei Hertha in der Kneipe am neu gegründeten Rebellionsstammtisch und streiten uns darum, wer Friedrich Wilhelm auf seine Rebellionsliste schreiben darf, da wir quasi zugleich gefragt haben. Passt auf, sagt Friedrich Wilhelm, wir machen das so. Ihr erzählt mir beide einen Witz, einen kurzen Witz, und wer den besseren erzählt, darf mich auf seine Liste nehmen. Ich zögere keine Sekunde. Wie nennen sich Anästhesisten, wenn sie untereinander sind, frage ich. Weiß nicht, erwidert Friedrich Wilhelm. Bei ihren Narkosenamen, sage ich. Hertha lacht sehr laut. Die anderen beiden wirken, als seien sie gerade von Narkoseärzten behandelt worden. Der war gut, meint Hertha. Also ich meine, für denen Verhältnisse. Was essen Buddhisten gerne zum Frühstück? Fragt das Känguru. Ein Omelett? Friedrich Wilhelm lacht übertrieben laut über diesen maximal mittellustigen Scherz. Ich weiß auch nicht warum, sagt er, aber Essenswitze kriegen mich immer. Man muss halt sein Publikum kennen, sagt das Känguru und macht einen Strich auf seiner Liste. Mein Witz war besser, grumme ich. Und wenn Buddhisten eine Sache gern zum Frühstück essen, dann ist es ja wohl eine Buddha-Brezel. Wieder lacht Friedrich Wilhelm übertrieben laut. Er hat sogar Tränen in den Augen. Zu spät, sagt das Känguru zu mir. Als sich Friedrich Wilhelm wieder gefangen hat, fragt er, ich gehe übrigens gleich ins Kino. Will jemand mit? Was willst du denn gucken, frage ich. Hab den Titel vergessen, sagt Friedrich Wilhelm. Es ist das Prequel zur Origin-Story des Spin-Offs von dieser einen Filmreihe, wo es auch eine Serie dazu gibt. Klingt super spannend, sagt das Känguru. Habe leider keine Zeit. Ich muss noch die neue Fassung von Margovis Thriller lesen. Du möchtest, sage ich. Natürlich, sagt das Känguru. Ich möchte. Sorry, manchmal bin ich Hilfsverb verwirrt. Eigentlich sind müssen und möchten ja Modalverben, sage ich. Also bist du Modalverb verwirrt. Richtige Hilfsverben sind nur haben, sein und werden. Macht das Känguru und wendet sich an Friedrich Wilhelm. Weißt du was? Marc-Uwe wird vielleicht traurig sein, aber ich habe doch heute Abend Zeit. Allerdings hast du gerade sein und haben als Vollverben benutzt, stelle ich klar. Das Känguru steht auf. Das mit dem Prequel zur Origin-Story des Spin-Offs von dieser einen Filmreihe, wo es jetzt eine Serie dazu gibt, klingt immer besser, je mehr ich darüber nachdenke. Lass uns gehen, Fritz Willi. Lassen wurde übrigens früher auch oft als Modalverb benannt, sage ich. Es bezeichnet aber eigentlich keine Modalität, sondern das syntaktische Verhalten von lassen ähnelt lass gut sein, sagt Hertha und räumt die Flaschen von unserem Tisch. Bist doch schon alleine. Ich blick mich um. Tatsächlich. Und fragst du mir, dann hast du das auch verdient. Du hast übrigens eine kleine charmante Dativ-Akkusativ-Schwäche, sage ich. Interessiert mir nicht. Für wen hältst du dir? Bob der Satzbaumeister oder was? Willst du, Jungchen, von einem wie dich lasse ich mir ja nichts sagen. Was soll das denn heißen? Naja, so einer wie du, der nüchtern lernt und sein Studium abgebrochen hat. Mache ich und trinke den letzten Schluck von meiner Apfelschorle. Manchmal glaube ich, Gott hat sein Studium auch abgebrochen. Fühlt sich jedenfalls so an. Hertha setzt sich zu mir. Da wiederum könntest du recht haben, Jungchen. Das könntest du recht haben. Falls du mal zur Friseuse umschulst, sage ich, könntest du deinen Haarsalon bei Hertha nennen. Also H-A-I-R-T-A. Und falls du mal eine Weile nichts sagen möchtest, erwidert Hertha, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Ach, ich habe einfach so viele super Ideen, die keiner brauchen kann, seufze ich. Will dir nicht zu nahe treten, sagt Hertha, aber sind es wirklich super Ideen, wenn keiner sie brauchen kann? Ich finde schon. Ich habe zum Beispiel noch viel mehr Wortspiele für die frisierende Zunft. Und da findest du keine Abnehmer, die haben noch durchaus Freude an schlechten Wortspielen. Ja, aber für meine sind die leider zu feige. Dabei gäbe es noch Schätze zu heben, zum Beispiel Herzinfarkt oder Herpes. Ich fürchte, sagt Hertha, so ein Name wäre für den Erfolg eines Salons leider verheerend. Hervorragendes Wortspiel. Herzlichen Dank. So viel Unsinn, wie wir quatschen, könnte man gleich einen Podcast machen, sage ich. Das wäre mal eine Idee, Hertha grübelt. Nach einer Weile fragt sie, was schreibst du eigentlich für einen Thriller? Das Buch spielt während der Covid-Pandemie und trägt den Titel Husten, wir haben ein Problem. Hertha blinzelt. Bist du dir ganz sicher, dass das ein Thriller ist und nicht doch wieder eine Kleinkunst? Nee, ich bin mir ganz sicher. Schreib doch lieber mal so Romantasy, sagt Hertha. Das lese ich ja gerne. Pass auf, hier kommt Main Pitch. Das geht um so einen Töpfer im Mittelalter, aber weißt du, so ein richtiger Kerl. So mit brusthaariger Lore. Und der Töpfer hat immer oben ohne und das Buch nennst du Harry Potter. Vielleicht gehe ich besser mal nach Hause. Siehst du, sind wir uns auch noch einig geworden.